Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem neuen Netz und Nerd News. Mein Name ist Marvin Heidenstedt von heidenstedt.org. Heute ist der 30. Oktober 2013, ein Mittwoch, und ich habe tatsächlich ein paar News gefunden, obwohl es tatsächlich heute nicht so allzu viele sind für einen Dienstag. Ich nehme das nämlich gerade am Dienstag auf. So, RoboCoin, ihr kennt das ja bereits, ich habe das schon mal vorgestellt, dieser Bitcoin-Automat mit Handfläche auflegen und dann kommt da so ein Bitcoin raus mit Geld. Dieser Bitcoin wurde nur aufgestellt, also das ist der erste Bitcoin-Automat weltweit, und zwar der steht nun in Kanada. Ja, ziemlich cool. Bitcoin ist immer eine Überlegung wert, allerdings bei dieser kanadischen Version kann man maximal $3,000 auf einmal einzahlen. Das hat den Grund, weil mehr nach dem kanadischen Geldwäschegesetz nicht möglich ist. Kann man machen, muss man aber nicht. In Deutschland ist es garantiert ganz anders. Ja, Google hat sich ja freigekauft bei Adblogger wegen diesem netten Herren Adblock. Haben die sich nämlich freigekauft. Das heißt, AdSense und sowas wird angezeigt, zum Beispiel in den Google-Suchergebnissen, oder Gmail wird auch Werbung angezeigt, obwohl man dieses Add-on aktiv hat. Das kann man allerdings abschalten. Wegen dieser Sache ermittelt gerade die österreichische Kartellwache oder Kartellwächter oder Kartellbehörde gegen Google, weil das eventuell nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Ein Link dazu in der Linkliste, die im Übrigen zu finden ist auf heidenstedt.org. So, etwas absolut Grandioses bahnt sich an, und zwar Motorola baut ein modulares Smartphone. Die Idee kommt von PhoneBlocks, und eventuell ist es tatsächlich so, dass Motorola sich nun inspirieren lassen hat von dieses PhoneBlocks und ein modulares Handy. Das ist absolut genial. Stellt euch vor, ihr habt ein modulares Handy und ihr braucht nun mehr Akku. Dann setzt ihr einfach einen größeren Akku rein und weniger Speicher, oder nehmt zum Beispiel die Handykamera weg und setzt dafür einfach einen Akku rein. Das ist absolut grandios. Ein Link dazu habe ich auch schon reingesetzt. Da gibt es auch ein Video von PhoneBlocks, die erklären das auch mal richtig gut, allerdings auf Englisch. So, ihr kennt ja hoffentlich alle, beziehungsweise die Linux-User kennen bestimmt das Strategiespiel Zero AD, beziehungsweise 0AD oder 0.A.D. Das ist so ein Strategie-Game, so ähnlich wie Age of Empires 2, habe ich damals auch elendig viel gespielt. Da gab es nun eine Spendenaktion, und da sind jetzt $160.000 zusammengeflossen, und das Ding gilt als Erfolg, und wir können uns freuen auf weitere wunderschöne Updates von Zero AD. Nun, Googles neues Smartphone, also das Nexus 5, wurde nun wieder geleakt, also eigentlich wie jeden Tag wird schon was geleakt von Nexus 7. Und zwar ein Mobilfunkunternehmen hat die komplette Detailliste von Nexus 5 veröffentlicht. Und Full HD Display, schon mal sehr cool. NFC, Bluetooth 4.0, RAM 2 GB, Gorilla Glass 3, das ist cool. Und ja, WLAN-Modul, 11N, naja, gut. Nicht so wirklich das absolute Maximum. Es gibt eine 16 oder 32 GB Version. Als Prozessor kommt ein 4-Kern-Prozessor, das Snapdragon 800 zum Einsatz. Also tatsächlich, das Ding ist von oben bis unten geleakt. Bei der Keynote oder bei der Vorstellung vom Nexus 5, die bald kommen wird, wird wahrscheinlich nur leeres Gähnen bei den Reportern zu hören sein. Weil es gibt ja nichts mehr Neues von dem Ding. So, es ist wahrscheinlich Ich schätze nicht, dass Google das absichtlich gemacht hat. Ich denke es nicht. Kann sein, ich denke es aber nicht, weil jetzt ist die ganze Keynote einfach nur noch am Arsch. Es sei denn natürlich, dass Google ein Ultimo-Feature reingepackt hat, von wegen OS oder Android 4.4, dass Android 4.4 nochmal richtig dicke Knülle hat und die dann auf Basis des Nexus 5 diese Android-Präsentation aufbauen. Und ja, das könnte natürlich sein. Allerdings von der Hardware her denke ich nicht, dass da noch irgendwas kommt. Es sei denn, dass sich das Nexus 5 plötzlich in so einen Roboter verwandelt oder so ein Transformer, ne? Aber ich denke nicht. Da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Genau. Genau. Nun, die LinuxCon und die Embed Linux Conference wird nun 2011 beziehungsweise am 13. bis 15. Oktober 2014 in Düsseldorf stattfinden. Und zwar bis jetzt ist der Linus Torvald noch immer zu dieser LinuxCon gekommen. Linus Torvald, der Erfinder von dem Linux-Kernel, also von dem Kernel oder von diesem Software-Snipsel, das die ganze Welt braucht für ihre Toaster, für ihre Webserver und für ihre Raumschiffe. Wie zum Beispiel der Ariane oder sowas. Ihr kennt das bestimmt. Müsst ihr euch mal mit beschäftigen. So, dazu dem. Und Amazon stehen schwarze Zeiten bevor. Und zwar jetzt kurz vor dem Weihnachtsverkauf möchte Verdi die Streiks weiter ausbauen. Verdi will nämlich bundesweit 9000 Amazon-Beschäftigte streiken lassen. Und das könnte böse enden. Deswegen ist das kein Wunder, dass Amazon da Logistikzentren in Polen baut. Nicht verwunderlich. Okidoki, das war's von diesen wunderschönen News. Das waren jetzt circa 7 Minuten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Am 31. Oktober, wenn ich mir nicht sicher bin. Freitag? Was war? Doch, tatsächlich, der 31. Oktober. 2013 sehen wir uns wieder, ein Donnerstag. Bis dahin, tschüss.